Ich bin vor 25 Jahren in dieses Parlament gekommen. Damals war das ein Parlament und wir haben gesagt, wir haben einen erheblichen Einfluss. Den hatten wir auch. Aber heute hat das Parlament Macht. Das erste Europäische Parlament hatte 1979 nur beratende Funktion. Und das war auch 1984 noch so, als die Sozialdemokratin Mechthild Rothe zum ersten Mal ins Europaparlament gewählt wurde. Die Entscheidungen trafen damals die Regierungen. Das hat sich inzwischen in vielen Bereichen geändert. Heute entscheidet das Parlament mit, etwa bei Gesetzen zum Binnenmarkt, bei Forschung und Technologie, im Umwelt- und Verbraucherschutz, bei Beschäftigung und im Gesundheitswesen. Preiswerte Handytarife, die Erhöhung der Spareinlagengarantien in den Mitgliedstaaten, die Maßnahmen zum Klimaschutz, all diese Entscheidungen hat das Europaparlament mitgetroffen. Können sich der Rat, die Vertretung der 27 Mitgliedstaaten und die Abgeordneten nicht einigen, dann gibt es kein Gesetz. So wie zuletzt bei der Arbeitszeitrichtlinie, wo Vizepräsidentin Mechthild Rothe die Verhandlungen für das Parlament führte. Der Rat kann es nicht gegen uns durchsetzen, was er will. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt, dass wirklich diese beiden Institutionen sich einigen müssen. Doch bei anderen wichtigen Entscheidungen dürfen die Europaabgeordneten bis heute nur mitreden, aber nicht mitentscheiden. So legen die Mitgliedstaaten immer noch allein den Agrarhaushalt fest und damit den größten Teil des EU-Budgets. Das würde sich allerdings mit dem Lissabonner Vertrag ändern. Der Rat, die Vertretung der Mitgliedsländer, müsste sich mit dem Europäischen Parlament dann über die EU-Agrarpolitik einigen, ebenso in den Bereichen Asyl und Einwanderung, bei Grenzkontrollen und Zivilschutz. Nur die gemeinsame EU-Außen- und Verteidigungspolitik und das Steuerrecht blieben auch nach dem Lissabonner Vertrag allein in der Entscheidung der 27 Regierungen. Doch das muss nicht auf ewig so bleiben. Wir sind ein Parlament, das sich nach und nach immer mehr Rechte geholt hat, befindet die grüne Europaabgeordnete Heide Rühle. Wir haben eigentlich mehr Rechte, als in den Verträgen steht. Wir brauchen allerdings Abgeordnete, die sich darin auskennen und die diese Rechte richtig einsetzen und immer wieder erweitern. So darf das Europaparlament eigentlich keine Gesetze initiieren. Das ist Aufgabe der EU-Kommission. Aber wenn die Abgeordneten der EU-Kommission Vorschläge zuleiten, dann entwickelt diese daraus die Vorlage für eine Verordnung oder eine Richtlinie. Dieses Verfahren steht in keinem der europäischen Verträge, aber es funktioniert trotzdem. Die Kritik einiger Politiker und Staatsrechtler, dass es nicht angehe, dass in Europa neben dem Parlament auch die 27 Regierungen als Gesetzgeber tätig werden, teilt die grüne Europaabgeordnete Rühle nicht. Sie stört vielmehr, wie die Regierungen derzeit im Rat zu ihren Entscheidungen kommen. Anders wäre es auch nicht vermittelbar. Wir haben schon eine Identität, die sich auch festmacht am Nationalstaat, also an dem jeweiligen Mitgliedsland. Deshalb macht es schon Sinn, dass das Parlament und der Rat die beiden Pfeiler der Gesetzgebung sind. Aber der Rat müsste endlich öffentlich tagen, wenn er Gesetzgebung macht, weil es muss auch ihm klar werden, dass er dann in einer anderen Funktion tagt und dass seine Bürger überprüfen müssen, wessen Interessen er da wahrnimmt. Ein entscheidendes Wort hat das Europäische Parlament bei der Erweiterung mitzureden. Es muss dem Beitritt von neuen Ländern zustimmen. Auch die Ernennung der Europäischen Kommission ist abhängig vom Ja des Parlaments und deshalb werden Personalentscheidungen inzwischen öfter nach Rückfrage mit dem Parlament getroffen. Doch bei vielen Bürgern in Europa bleiben Zweifel am Einfluss des Europaparlaments und in erster Linie bekommen das die Europaabgeordneten selbst zu spüren. Angelika Niebler, CSU und Vorsitzende des wichtigen Industrieausschusses, hat sich für solche Situationen ein eher ungewöhnliches Argument zurechtgelegt. Die Lobbyistendichte, die wir in Brüssel haben, es gibt ja über 20.000 akkreditierte Lobbyisten. Das ist das Vierfache dessen, was in Berlin tätig ist. Ich denke, allein das belegt, wie einflussreich Brüssel geworden ist und wie einflussreich auch das Europäische Parlament geworden ist, weil die Interessensvertreter natürlich auch alle bei uns im Parlament immer wieder hier vorsprechen.